Vollkommenes Schweigen herrschte im Zimmer. Selbst die weinenden Kinder wurden still. Sonja stand totenblass da, sah Luschin an und konnte nichts antworten. Sie schien ihn nicht zu verstehen. Es vergingen einige Sekunden. »Nun?« »Also?« fragte Luschin und blickte sie scharf an. »Ich weiß nicht. Ich weiß nichts«, sagte Sonja schließlich mit schwacher Stimme. »Nicht? Sie wissen nichts?« fragte Luschin sie noch einmal und schwieg wieder einige Sekunden. »Denken Sie nach, Mademoiselle«, begann er dann streng, aber so, als rede er immer noch im Guten zu ihr. »Überlegen Sie es sich. Ich bin bereit, Ihnen noch einige Zeit zum Überlegen zu geben. Sehen Sie, wenn ich meiner Sache nicht so sicher wäre, so hätte ich aufgrund meiner Erfahrung selbstverständlich nicht riskiert, Sie in dieser direkten Weise zu beschuldigen. Denn für eine öffentliche und direkte, aber falsche oder auch eine irrtümliche Beschuldigung kann ich selbst zur Verantwortung gezogen werden, das weiß ich. Heute Morgen wechselte ich zu meinen eigenen Zwecken einige 5%ige Staatspapiere in einer Summe von 3.000 Rubel. Die Berechnung ist in meinem Notizbuch eingetragen. Nach Hause zurückgekehrt begann ich, mein Zeuge ist Andrei Semjonowitsch, das Geld zu zählen. Und nachdem ich 2.300 Rubel abgezählt hatte, steckte ich sie in meine Brieftasche und die Brieftasche in die Seitentasche meines Rockes. Auf dem Tisch blieben 500 Rubel in Banknoten liegen, davon 3 Noten zu je 100 Rubel. In diesem Augenblick betraten sie das Zimmer auf meine Bitte hin, und die ganze Zeit waren sie äußerst verlegen, so dass sie dreimal mitten im Gespräch aufstanden und sich aus irgendeinem Grund anschickten, fortzugehen, obgleich unsere Unterredung noch nicht beendet war. Andrei Semjonowitsch kann dies alles bestätigen. Sie werden, Mademoiselle, zugeben, dass ich Sie durch Andrei Semjonowitsch einzig zu dem Zweck rufen ließ, um mit Ihnen über die schlimme und hilflose Lage Ihrer Verwandten Katharina Iwanowna, deren Einladung zum Totenmahl ich nicht folgen konnte, zu sprechen. Und wie man zu ihren Gunsten irgendetwas wie eine Sammlung, eine Verlosung oder Ähnliches veranstalten könnte. Sie haben mir gedankt und sogar Tränen vergossen. Ich erzähle alles, wie es war, um Sie erstens an alles zu erinnern und zweitens, um Ihnen zu zeigen, dass aus meinem Gedächtnis nicht das Geringste verschwunden ist. Darauf nahm ich vom Tisch einen 10-Rubelschein und überreichte Ihnen diesen als vorläufige Unterstützung für Ihre Verwandten. Das alles hat Andrei Semjonowitsch gleichfalls gesehen. Dann begleitete ich sie bis zur Tür. Sie waren immer noch, wie schon die ganze Zeit, sehr verwirrt und verlegen. Ich blieb mit Andrei Semjonowitsch allein zurück, unterhielt mich mit ihm etwa 10 Minuten, und als Andrei Semjonowitsch dann aus dem Zimmer ging, wandte ich mich von neuem dem Tisch und dem Geld zu, um es nachzuzählen und es, wie ich vorher schon beschlossen hatte, gesondert aufzuheben.